Verantwortlicher der folgenden Sendung ist Sebastian Proll. Symbiostik. Excuse me while I light my spliff. Oh, Ja, I got to take a lift. From reality, I just can't drift. That's why I'm staying with this spliff. Herzlich willkommen bei Symbiostik Radio, moderiert von mir Sicilian. Heute mit einer Spin Club Special Sendung und Musik von Chris Liebing himself. Ja, da Chris im Moment mit seiner eigenen Veranstaltungsreihe auf Ibiza ganz schwer beschäftigt ist, lässt er euch alle da draußen ganz lieb grüßen und sei euch von meiner Seite aus geraten, schaut euch das Ganze da in Ibiza mal an. Denn an jedem Donnerstag über die Saison verwandelt sich das Space auf Ibiza in den sogenannten Spin Club. Und ja, neben Chris Liebing selbst versammeln sich dann natürlich noch ganz andere Techno-Größen, die er dort hinter die Decks holt. Selbstverständlich ist Speedy J an Chris Liebings Seite, wie auch schon in den letzten Jahren, ganz vorne mit dabei. Jarvis Byrne, The Advent, Tony Rohr, Johannes Heil, Monika Kruse, um ein paar große Namen zu nennen und ja, ganz großer Nachwuchs auch aus dem CLR-Haus auch mit dabei, der Brian Sanhachi. Ja, um nur einige mal zu nennen. Da sind natürlich noch ganz, ganz viele mehr. Ja, die Saison hat auf jeden Fall auch schon längst begonnen. Seit dem 5. Juli geht jetzt noch bis zum 27. September. Ja, und ihr da draußen könnt eventuell auch dabei sein, denn wir verlosen passend zu unserer heutigen Sendung 2x2 Freikarten für den Spin Club auf Ibiza sowie 2 CDs von Chris Liebing, die live in Zürich aus dem Rohstofflager ist in der letzten Raveline als Disc of the Month bewertet worden und ist auch absolut großartig, ich habe es schon gehört. Und obendrauf gibt es noch zu gewinnen 2 originale Spin Club T-Shirts. Ja, alles was ihr dafür tun müsst, ist auf www.symbiostik.de zu surfen und uns im Kontaktbereich eine Nachricht zu senden mit dem Vermerk Verlosung@spinclub. Und vergesst bitte hier auf gar keinen Fall eure E-Mail-Adresse mit anzugeben, damit wir euch benachrichtigen können. Ja, und natürlich auch nicht vergessen, bestenfalls eure T-Shirt-Größe mit anzugeben. Solltet ihr nämlich ein solches gewinnen, bekommt ihr das dann auch ja, in eurer passenden Größe. Die Gewinner werden dann spätestens am kommenden Montag von uns benachrichtigt. Das bedeutet, wir machen die Aktion jetzt bis nächsten Sonntag. Könnt ihr auf jeden Fall alle mitmachen. Am Montag ist dann die Ziehung und auch die Benachrichtigung, wer gewonnen hat. Ja, und wer jetzt alles auf die Schnelle nicht mitbekommen hat, surft wie gesagt nochmal auf www.symbiostik.de. Und dort ist dann nochmal alles ganz genau beschrieben, wie das alles funktioniert und wie ihr damit machen könnt. Ja, und hier geht's jetzt auf jeden Fall weiter mit frischen Spin Club Tunes von Chris Liebing. Und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. We'll be right back.

Und Chris Leaving, ein fettes Dankeschön geht natürlich an CLR raus. Wie gesagt, nicht vergessen die Verlosungsaktion auf www.symbiostic.de. 2x2 Freikarten für das Space im Ibiza. 2 CDs von Chris Leaving, mixed in Zürich im Rohstofflager, und 2 originale Spin Club T-Shirts. Chris Leaving selbst findet ihr natürlich auch im MySpace, myspace.com Chris Leaving, vermute ich mal ganz stark. Den Spin Club findet ihr natürlich auch dort und uns natürlich auch, myspace.com Symbiostic. Euch eine schöne Woche noch.